member. Egal welcher Tag im Kalender, Oktober, November, Dezember, ich wünsch mir'n Benzer und mich hinter's Lenkrad. Quer schwarze Nikes, mein Nigga, mit Schwarzgeld flexen im Center. Die Bitches sind lecker, beschreibe die Blätter. Lyrics, Nigga, mit denen ich Black Rap Bretter. Hack aus, was ich gebunkert hab und dann da Hunger. Dann dicker auf Lieder, ne Hunderter. Fressen am Kudern, dann aber Paluda, dann Negro. LRL, Boomer, ja, Hunderter. Hunderter, Hunderter, Hunderter, Negro, Hunderter. Hunderte Lieder, ne Hunderter. Raffiniert und immer Taktiker. Ja, Optiker aus Afrika. Will mal die Nummer von Annika. Der Nero gibt die Haar auf Sativa. Aggressiv und immer radikal. Der Nero landet nicht so oft im Anhörungssaal. Ficken mal Jungs, für dich nicht gesund. Kopf kaputt, ich will die Platte bunt. Leute, ich hasse viel Patte. Hennessy gibt mir die Kante. Lukas vor Bande. Guck, wie ich Tabletten im Money umwandle. Fick, Giro, komm her, als ich bunker mein Bargeld. Nero, para, Nero. Stech mir 1 Euro als Tattoo. Negro, para, Negro. Wir grün, gelb, lila in Netto. Du Puto, du Puto. Du Puto, du Puto. Nicht mehr mein Niveau. Komm mit Trikot von Figo. Negro. Und hol mir dein Kilo. Komm mit Loco, Habibo. Habibo, Habibo, Habibo, Habibo. Komm mit Loco, Habibo. Habibo, Habibo, Habibo, Habibo. Du Puto. Du Puto, du Puto. Nicht mehr mein Niveau. Komm mit Trikot von Figo. Negro. Und hol mir dein Kilo. Komm mit Loco, Habibo. Habibo, Habibo, Habibo, Habibo. Komm mit Loco, Habibo. Habibo, Habibo, Habibo. L.A.L. Squad, Nigo, fick Karaka. Hör mir lieber zu, Dicker, mach ich kein Palaba. Wo ist dein Ganja, wo ist dein Sattler? Wo bist du Großsicker, wo bist du Baba? Luciano Black Mamba. Gib der Schlampe von hinten mit Rhythmus wie Samba. Lass mal dein Tumblr, check it, den Schlamper. Puh, Luciano lässt Kontakt. Mein Nigo, wie Kupus wie J-Lo. Ungebrannter Arsch und verzieht mit nem Tetto. Nerv nicht, du Gecko. Flex mit mein Trikot, Nummer 9, Kamerun, Samuel, Eto. Orient, Schicks, Digen, Jarak im Popo. Ich bleib immer loco, guck mal mein Logo. Sieg weiter J-Jo, ich brauch Yamamotos. Flex, Fanessa, Hermanus, Loco. Grifo, mach Fotos, ich dreh mit mein Boro. Chica, mach Gogo, sie fight mein Motto. Loco, Squad, Gang. Gangmember reif nur in Polo. Vollspann, oh oh, Musa si Soko. Solomon Kalu, Flitzer Jebinho, Legende Eusebio, Mozambikana. Gib dir ein Fieber, Fatala, Walla. Die Kachis, die Koch, Hasuna, Hasuna, mein Ott. Sind irgendwo Cops, Paras, Paras, abends am Block. Passt du nicht auf, Nigga, gehst du bankrott. Dealer, Spieler, Verlierer, ein Sieger. Hustle für Siebner, Beamer, hoch dafür Lila. Legendan Tifa, Loco Squad Gang, brechen die Kiefer, Negro. Du Puto, du Puto, du Puto. Nicht mehr mein Niveau, komm mit Trikot von Figo. Negro, und hol mir dein Kilo. Komm mit Loco Habibo. Habibo, Habibo, Habibo, Habibo. Komm mit Loco Habibo. Habibo, Habibo, Habibo, Habibo. Du Puto, du Puto, du Puto. Nicht mehr mein Niveau, komm mit Trikot von Figo. Negro, und hol mir dein Kilo. Komm mit Loco Habibo. Habibo, Habibo, Habibo, Habibo. Komm mit Loco Habibo. Habibo, Habibo, Habibo, Habibo.